Jedes Holon ist also ganzes Teil, oder anders gesagt, es ist geschlossen offen. Jedes Ding ist einerseits geschlossen, weil es seine Oberfläche eine Grenze hat. Aber andererseits ist es offen, nämlich mit anderen Holons verbunden und dadurch Teil eines größeren Ganzen. Eigentlich sollten wir sagen, es sei Teil eines größeren Holons, denn das Ganze, dem es als Teil angehört, ist wiederum Teil eines noch größeren Ganzen. Das ganze Universum wird demnach als das Ganze im Ganzen im Ganzen oder als Teile in Teilen in Teilen gesehen oder anders gesagt, als Holons in Holons in Holons. Ich denke, dabei belassen wir es für heute Morgen. In den letzten Briefen habe ich der Frage nachzugehen versucht, wie wir die Welt nun zu betrachten haben, nachdem wir wissen, dass alles eigentlich ein gewaltiges Schauspiel im Ozean von Energie, Gewahrsein und Fühlen ist. Mit diesem Brief haben wir uns nun eine neue Betrachtungsweise der Dinge dieser Welt erschlossen. Wir betrachten sie als Holons. Bei dieser Betrachtungsweise, im Gegensatz zum Denken in Dingen, vergessen wir nicht, dass alles sowohl offen als auch geschlossen ist. Eine hologrammähnliche Strukturierung des Ozeans von Fühlen, Gewahrsein und Energie. Ich möchte nun, wenn wir aus diesem Ozean in die gewöhnliche Welt der Dinge zurückkehren, dass wir die Oberflächen dieses Ozeans sehen können, ohne dass uns das Gefühl der Lebendigkeit verloren geht. Deshalb möchte ich, dass du deine Welt als eine Welt der Holons und nicht der Dinge siehst und fühlst. Bei Dingen denken wir meist an etwas Festgefügtes und Statisches. Wenn wir Sergi als Ding sehen, werden wir sie, selbst beim Lauf über den Rasen, im Allgemeinen nicht als ein Surren innerer Bewegung wahrnehmen. Deswegen möchte ich, dass du bei dem Wort Holon jedes Mal einen Bewegungswirbel mitdenkst und mitfühlst, einen Sturm oder einen Mückenschwarm im Abendlicht oder eine Gruppe tanzender Menschen auf einer Wiese. Das kommt dem Charakter eines Holons, jedes Holons, sei es dein Körpergeist oder ein Stein, viel näher als jede statische Vorstellung. Wenn du also Holon hörst, solltest du denken, fühlen, vibrierend, summend, bebend, strahlend. Und noch eins, Vanessa, wenn wir gerade von Dingen reden. Denk nicht, dass Energie, Fühlen, Gewahrsein ein Ding sei. Ein Holon ist es auch nicht unbedingt. Es hat keine Grenzen und es ist im Allergrößten genauso wie im Allerkleinsten. Du fühlst dich vielleicht an Vorstellungen erinnert, denen die Menschen Namen wie Gott gegeben haben. Andere, wie zum Beispiel die Daoisten, haben Namen lieber gemieden. Sobald du einen Namen für etwas hast, wirst du es als Ding betrachten, als etwas von dir Getrenntes. Wir haben diesen Hang des menschlichen Geistes in diesen Briefen vielfach beobachtet. Wenn das mit einem Namen versehene Etwas dann groß und machtvoll erscheint, wird man bald dazu übergehen, es anzubeten und sich selbst klein und armselig zu fühlen. Darin liegt die Gefahr. Es ist also kein Ding und hat keinen Namen, wenn ich es auch in diesen Briefen Energie, Fühlen, Gewahrsein nenne. Inzwischen wird dir klar sein, dass Energie, Fühlen und Gewahrsein einfach Eigenschaften des Raums sind. Und der Raum ist kein Ding. Heute werde ich noch weiter über Holons schreiben. Darüber nämlich, wie es sich anfühlt, ein Holon zu sein. In den nächsten Briefen möchte ich dann über die Spielarten von Holon-Mustern in unserer Welt schreiben. Manche sind lebendig, manche denken. Alle sind eingebunden in ein immerwährendes, schöpferisches Spiel von Resonanz und Ritual.